So, warte erstmal, Test auf. 1, 2, 3. Mikrofon, check 1, 2. Nein, erst ich. Klopf, klopf. Und du? So. So, Mr. Herzog, please tell me once again, how was your first movie? I try not to think in movies, because every movie is in itself a whole lifetime. I only think in podcast episodes. Okay, but was, Mr. Herzog, what was your favorite podcast episode? My favorite podcast is from a child called the Tachipete. It's called Techaipatu. Techaipatu, which I encountered in the jungle originally when I was shooting with Kinski at that time. How was Kinski at that time? When you get to know him, he is a very delicate person. Yes. But only when you know him. And when there was this time where he had those anger issues and he was shouting at everybody. Who was he shouting at? He was shouting at a call called the Taichalempa. No, it's the Taichalempu. They only eat shadows. There are... All their animals don't have shadows anymore because they ate it. Do they have an echo, those animals? Yes, they actually have twice as many echoes as normal children do. But when I was there, I still had my shadow, and there came all those girls running around because they didn't know it, a man with a shadow. But how did you specifically lost your shadow? I was trying to steal milk of a cow's udder, and they caught me. And as a punishment, they had to strip away my shadow. But where is it now? Where is your shadow at this very moment? I think it was sold to a tribe called the Taichilati. The Taichaipumpu. Taichaipumpu it's a neighbor tribe, and they only eat turkeys. But they have their shadows? They have my shadow in a little lunchbox. It's a Garfield lunchbox where it is stored to this day. Maybe I have lost it, because I have lost a Garfield lunchbox at that very time. I don't possibly exactly know where it is at this moment. That could be very well, yes. Wie lange kann man das so durchziehen? Wie lang kann man das jetzt the durchziehen? The thing with podcast is, it the is thing, a timeless medium. The thing with the Werner Herzog impression is that it very much is... Sehr ermüdend. Es ist ermüdend. It actually shows you the bane of your own existence. That with every day you move towards doom and have nothing to live for on this dry rock that we call our home. Except the podcast UFO, which I very enjoy listening. This episode of Podcast UFO is brought to you by Werner Herzog. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast UFO. Heute mit dabei Stefan-Tütze.de und Stefan@will.org. Wir freuen uns auf diese Folge. Wir sind glücklich, euch mitteilen zu können, dass wir bei Folge 75 angelangt sind. Das ist eine Zahl, wo ich persönlich sehr stolz drauf bin. Auf jeden Fall. Wir hätten nie gedacht, dass wir es bis zur Folge 75 schaffen. Und ich glaube auch nicht, dass wir bis zur Folge 80 schaffen. Kurzen Disclaimer muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gerade Nudeln gegessen. Ich habe zu Mittag ganz viel Nudeln gegessen und dann hat meine Kollegin nur die Hälfte ihrer Nudeln gegessen. Dann habe ich deren Nudeln auch jetzt gerade noch gegessen. Das heißt, ich bin voller Nudeln und ich bin gerade in so einer Post-Mittag-Depression. Post-Nudel-Depression. Post-Nudel-Depression und bin jetzt ich habe Penne gegessen. Bitte? Penne habe ich gegessen. Du bist 10 Zentimeter vor meinem Gesicht. Aber es gibt keine Möglichkeit, verstanden, dass du mich nicht verstehst, Stefan. Tingel. Penne. Okay, was war das für Penne? Achso, das ist die Art der Nudeln, ne? Richtig, ja, Pasta. Sorry. Ich sag ja Pasta, Du hast heute gekocht für das ganze Team. Ja. Ich habe davon gegessen und muss sagen, es war okay. Ja, das freut mich doch. Das war in Ordnung. Ja, wir hatten zu viele Nudeln für die Pfanne und dann haben wir zwei Pfannen benutzt und naja. Für mich Stefan, genau durch den Prozess. Stefan, wie viele Pfannen waren Moment zunächst mal, da? Ich weiß, du bist gerade in einer Phase, in einer... Die kaum einer versteht. In einer emotionalen Phase, weil... Vielleicht möchtest du da nicht so gerne drüber reden, aber es ist tatsächlich etwas... geschehen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber... Das ist für uns alle, glaube ich, kein einfacher Moment. Liebe Podcast-UFO-Hörer, Jeff ist tot. Jeff hat es nicht überlebt. Er hat die letzte Folge nicht überlebt. Ich bin nach Hause gekommen nach der letzten Folge und er war nicht mehr da. Und jetzt heißt es natürlich, es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Ich würde sagen, wir bleiben alle mal kurz ein bisschen auf dem Boden, denke, einfach. Wir bleiben. Das Einzige, wir wollen was jetzt wir nicht tun, durchdrehen. Wir müssen. Das Einzige, was wir tun können, ist eine Schweigeminute. Ich möchte auch, dass alle Hörer, die Menschen um sich herum, dazu bitten, für einen Moment in sich zu gehen, alle Momente Revue passieren zu lassen, die wir mit Jeff erlebt haben. Sich, ja. Eine Schweigeminute. Eine Schweigeminute für ab Jeff. Jetzt. Einen guten Kampffisch. Jeff, wir vermissen dich. Ja. Und ich finde, da ist auch mal Zeit, kurz die Comedy beiseite zu schieben, kurz meinshaft zu sagen, weil das ist, glaube ich, der Moment, wo Comedy aufhört und wo das Leben anfängt. Das Leben auch aufhört. Also ja, anfängt, aufhört. Ich hoffe, deine kleinen, starken Flossen tragen dich jetzt durch eine bessere Welt, Jeff, und du kannst... Sind die auch im Himmel? Weil der Himmel ist eigentlich nichts Gutes für Fische. Himmel ist das Gegenteil von dem, was Fische wollen, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Aber freust du dich, ihn wiederzusehen irgendwann mal? Ich glaube nicht, dass ich ihn niemals wiedersehen werde. Ja, es ist auch so ein Ding, dass man alle immer glauben, dass sie ihre Bekannten wiedersehen im Himmel. Als ob da... Die ganzen Leute, von denen man Gags gestohlen hat und so, trifft man alle wieder. Ist es wirklich ein Gag, den ich laut habe jetzt gerade in diesem Moment? Ja. Bist du sicher? Mhm. Okay, aber ja, anscheinend. Es sind halt sehr viele Leute schon tot. Das stimmt, ja. Es ist nicht leicht. Es wird auch immer schwerer mit der Zeit. Haben wir auch schon mal gesagt. Dadurch, dass viele Sachen aufgenommen werden heutzutage, gibt es immer mehr Stuff. Und dadurch kann man immer weniger originelle Dinge machen. Weißt du, vor 10.000 Jahren hast du noch jemanden einen Gag gemacht und bist ins Nachbarsdorf gelaufen, hast denselben Gag gemacht. Niemand ist jemand drauf gekommen, dass das nicht dein Gag war. Aber heute kam die Twitter-Polizei. Weil da war so ein Gefühl in der Luft. Ich hatte aber auch so ein Gefühl, der ist nicht von dir. Den hast du irgendwo gehört. Naja. Ja, schade. Ich glaube, irgendwann ist dieses Projekt auch dann für den Arsch. Es wird nur noch eine Zusammenfassung der besten Gags. Aber hat er auch in welcher Folge hast du ihn gekauft? Du hattest ihn ja während der lief der Podcast schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Gute Frage. Wie viele Podcast-Folgen hat er jetzt gelebt? Von einem Jahr ungefähr, ne? Ja. Ungefähr von einem bisschen. Die Fans können ja gerne mal in die Kommentare schreiben, bei welcher Folge. Die sich noch erinnern, ich glaube, das dürfte Hörer Generation 1 bis 3 gewesen sein. Auf jeden Fall die Elite, die Hörerelite. Falls ihr euch noch daran erinnert, bei welcher Folge Stefan seinen Fisch alleine im Treppenhaus hat zurückgelassen und in den schmierigen Fängen seiner gierigen Nachbarn verlassen hat. Und, ich glaube, da fing an, dass sich das Leben von Jeff langsam auflöst. Ja. In Richtung, die Freude in seinen glasigen, schon glasigen Fischaugen. In dem Fischglas, also eine Menge Glas auf jeden Fall. Eine Menge Glas dazwischen, ja. Hat sich langsam aufgelöst. Aber hat er ein schönes Leben, wie würdest du deine Beziehung beschreiben? Also war es gute Beziehung, erfüllt, oder? Sehr gute Beziehung, sehr enge Beziehung. Hat er immer gut verstanden? Immer gut verstanden, immer einen Gag auf den Lippen gehabt, immer einen Spruch auf den Lippen. Lippen, weiß ich nicht. Ja, weiß nicht genau. Diesen Fisch, Kiemen. Anfang des Fisches. immer gut. Ich habe Fotos gefunden mit uns zusammen im Heidepark, auf Mallorca, Malotze, wie wir immer gesagt haben, auf Sylt. Wir haben alles mitgemacht. Ihr habt auch dieses doppelte Fahrrad gemietet, ne, und seid dann am Strand entlang gefahren. Richtig, aus der Achterbahn haben wir auch noch diese lustigen Fotos. Ich meine Augen zu, aber meinen Mund weit auf. In die Wasserrutsche, er war völlig gelangweilt. Aber so Wasserrutsche ist so sein Thing einfach. Aber du warst total hibbelig. Also ich war mega aufgeregt. Tolle Fotos, können wir vielleicht ein paar davon hochladen. Toll. Jeff, was hast du gemacht? Hast du einen kleinen Grab bereitet, eine kleine Prozession irgendwie? Oder ja, schön, wenn du die Mülleimer als Grab bezeichnen willst, dann ist er jetzt in einem Grab. Okay. War die Müllabfuhr schon da oder ist im Moment? Das weiß ich nicht. Dann noch? Das weiß ich nicht, nee. Aber hast du Müll schon rausgebracht jetzt? Auf jeden Fall. Okay. Weil das roch auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Hause gekommen bin. Ein bisschen. Ja, du meintest, da waren schon Schnecken auf seinem Leichnam drauf und haben ihn direkt. Das wäre eben nicht. Ja, das ist. Du! Du baust dir dann ein Biotop auf in deinem Zimmer, in deinem Wohnzimmer. Du holst dir ein Stück Taiwan in dein Wohnzimmer. Und natürlich sind das Schnecken. Natürlich ist da die harte Natur am Start. Wenn da Garnelen reinkommen, dann beißt er die tot einfach. Der beißt sie durch in der Mitte. Und wenn die Oma vor dem Kampffischglas sitzt und sich freut, dass sie dem Enkel Kanälen geschenkt hat, und dann beißt er die tot und ist Blut im Wasser. Aber das ist halt die wilde Natur. Das ist das Schauspiel, was du dir dann in dein Wohnzimmer holst. Aber das ist ja das Tolle daran. Willst du jetzt die Schnecken weiterhin als Haustiere benutzen? Nein, ich habe sie instant einfach ausgekippt im Garten und das Aquarium ist jetzt aufgelöst. Der Tisch ist jetzt leer, wo er vorher das Aquarium stand, der ist jetzt leer. Jetzt bist du da ist nur noch so ein Kreuz. Ein bist Kreuz. Du wieder alleine mit deinem AT-ST aus Lego. Und ja, es ist wieder so, wie es begonnen hat. Mein Leben dreht sich im Kreis. Aber was kommt als nächstes? Vielleicht so ein Gecko oder sowas? Nee, ich gar nichts, glaube ich. Willst du jetzt die Nahrungskette langsam nicht so hocharbeiten oder so? Jetzt mal ein Landwesen oder so ein Vogel vielleicht? Das finde ich nicht schlecht. Ich habe überlegt, was wirklich ein cooles Haustier hat, was nicht jeder hat. Was für ein cooles Haustier Rochen. Ist. Ja, sowas. Aber das ist ja wieder immer schnell aufwendig. Ich dachte auch, so ein Leguan finde ich ziemlich cool oder so ein, halt diese Chamäleons, die einfach durch eine Wohnung mit so einer, auf dieser Riesenzunge, weißt du? Mhm. Die mit der Riesenzunge. Ja, ja. Hast du die schon mal gesehen? Die haben eine wahnsinnig lange Zunge. Das stimmt, ja. Und die können ihre Farbe wechseln, ist auch nicht schlecht. Kannst du vor den Fernseher stellen und dann gucken, wie schnell sie sind. Und dann kannst du auch, ob die auch 3D zeigen können? Das ist gut. Du kannst ja Miami Vice durch so eine Chamäleon sehen. Ja, aber du stellst es dann so vor deinem Fernseher. Frage, und dann kannst wenn Miami Vice in 3D läuft, sieht man dann durch das Chamäleon auch 3D? Oder ist es nicht 3D ready? Wie viele Frames hat so ein Chamäleon eigentlich? Ja, gute Frage. Ist es HD ready schon? Ne? Oder ist es noch Full HD? Lame. Yesterday's Chamäleon. Oh mein Gott. Das Chamäleon ist home. So 2008. What? Schlagfertig. Es tut mir leid, ich bin noch im Nudelirium. Ich bin noch nicht ganz fit irgendwie. Heute waren. Was ist deine Lieblingsnudel? Penne. Ich bin großer Penne-Fan. Ich durfte heute auch die kulinarische Gewalt der Gruppe. Ich durfte Nudeln kaufen, habe Penne gekauft. Sind die besten Nudeln. Einfach wegen der Röhrenform. Ist einfach das Beste, weil man kann, wenn die Nudel zu heiß ist, ein Problem, das ich persönlich oft habe, kann man durch den Kanal durchpusten und erzeugt dadurch so einen negativen Kamineffekt, der Nudel ganz schnell ganz viel Wärme entzieht und dann ist sie ganz schnell... Was dazu führt, dass deine Nudel aus deinem Mund schießt. Absolut. In das Gesicht deines Nachbarn. Richtig. Und so sind finde, schon gute Freundschaften entstanden. Ich finde, Penne ist schön, weil es noch massiv ist. Also du spürst den Teig noch. Wohingegen, wenn du... Spaghetti sind sehr dünn halt einfach. Das ist ein Riesenproblem. Das ist das größte Problem und das größte Vorteil. Der größte Vorteil. Ja. Aber ich bin gern jemand, der nur einen Nudel im Mund hat zur gleichen Zeit. Ja, weiß ich nicht. Jo. Jo, also wie gesagt, das ist die Geschichte mit Jeff vorbei. Aber halt es auf dem Laufenden, ne? Wenn wieder ein neues Haustier da vorbeikommt und die du dich neu überlegst. Du, ich bin fähig auf Stefan. Ich führe die Tiere durch meine Wohnung. Ich finde es jetzt ein bisschen hart, dass jetzt Jeff als Fehlkauf bezeichnet. Nein. Das wollte ich nicht so rüber. Du tust ihm recht irgendwie. Ich habe ihn auch mal kennengelernt, er ist ein netter Typ. Das war kein Fehler. War echt sehr klein. Also bei Kampffisch habe ich mir mal so eine Kampfmaschine vorgestellt mit so zwei Schwertköpfen und so einer Motorsäge an der Flosse. Aber das war echt ein winzig kleines Ding. Ja, winzig klein, aber trotzdem eine Tötungsmaschine. Ja. Ist schon interessant. Ich war kein Fehlkauf. Definitiv nicht. Freut mich. Das, du hast aber auch, du kommst jetzt jeden Tag neuerdings mit so neuen Kratzern in deiner Hand in die Firma. Ja, ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern, habe meine alte Katze, meine Kampfkatze besucht. Die ist ja, also das ist so ein bisschen, das ist wie in so einem Film, ich habe sie ausgebildet und habe sie dann ziehen lassen. Also der Schüler, sie wurde dann irgendwann sehr stark. Du hast sie an den Dolchen ausgebildet. Ich habe sie ausgebildet an der Kralle, an der Klaue und am Zahn. Und ich habe sie ausgebildet zu einer vollendeten Kampfmaschine. Und bin jetzt losgezogen und sie ist sich schon ihres alten Meisters bewusst. Also ne, wenn ich im Raum bin, dann ist es für sie natürlich schon ein Erlebnis. Und das heißt, wenn du nach Hause kommst, musst du das erstmal dein Haus zurückerobern als Alpha-Tier. Nee. Das ist schon so, sie macht es einerseits, sie weiß ganz genau, wenn ich da bin. Und dann plötzlich findet man vor seiner Tür so eine tote Maus. Aber sie ist nirgendwo. Sie ist nirgendwo zu sehen. Sie aber, an der Decke wahrscheinlich einfach. Ich weiß es nicht. Guckt sie ist nirgendwo, aber vor meiner Tür tote Maus. Okay, alles klar. Nächster Tag verstreicht, nirgendwo gesehen. Dann wieder toter Vogel. Und dann am letzten Tag, kurz bevor ich abreise, eine tote Pizza. Liege ich dann da irgendwo, lese ich da irgendwie SZ-Magazin oder sowas auf dem Sofa ganz gut. Und dann kommt sie so ganz normal vorbeigeschlendert. So, hallo, hi. Bist du auch da? Nett. Dann wechselt man ein paar unangenehme Worte. So, und wie geht's voran? Du meinst, voran? Sie will dir erstmal zeigen, dass sie wer noch der Chef kann. Ist einfach. Sie weiß, du siehst mich nicht, aber ich kann töten. So, und das ist die Kombination, die ich ihr beigebracht habe. Das ist genau die richtige Kombination. Ich kann auch dich töten, wenn ich wollte. Absolut, natürlich. Könnte sie auch, wenn sie wollte. Sie hält, im Gegensatz zu meiner WG-Katze, die ihre gesamte Kraft gegen mich wirft und deswegen auch wirklich Kratzer erzeugt, weiß meine Hauskatze bei mir zu Hause, weiß, wann Schluss ist und die kann sie zurückhalten. Ja, aber es hat mich gefreut, sie wiederzusehen. Sie ist immer noch gut dabei. Kannst du neben lange, von ihr. Also im Vergleich zu Fischen leben die ultra lange. Das stimmt, ja, die ist 8 Jahre alt. Ich habe auch überlegt, wie alt mein Fisch wohl in Menschenjahren war, weil die werden halt nur ungefähr 2 Jahre alt. Das heißt, man kann das nicht so gut umrechnen wie bei Hunden, wo man das besser umrechnen kann, weil die halt wesentlich länger leben, die leben 14 Jahre. Das kann man besser auf 80 zum Beispiel umrechnen. Wohingegen, wenn er einen Monat länger gelebt hätte, wäre er vielleicht 86 geworden, wohingegen er jetzt nur 74 geworden ist. Das stimmt. Vielleicht war er 12 in Menschenjahren, vielleicht war er 133 in Menschenjahren. Das ist schwer zu sagen. Ne? Und es ist auch interessant, dass sie dich überholen. Ne? Also du holst das Tier und du bist älter als das Tier, aber irgendwann überholen die dich in ihrer Lebenserwartung. Und irgendwann sind die eigentlich älter als du. Also von der Lebenserfahrung, die ihnen als Spezies offen liegt. So, ja. Und dann ist schon merkwürdig, weil das normalerweise nicht so ist. Wenn jemand jünger ist als du, ist er dein Leben lang jünger als du. Hast du da mal drauf geachtet? Ja, weil das Umrechnen ist. Wenn du dich in Fischjahren umrechnest, bist du immer älter als er. Andere Geschichte. Tiere haben Leben auf der Erde, die weitaus älter sind als wir alle zusammen, als die meisten Organismen. Und das ist doch toll. Was haben die alle schon miterlebt? Was haben die? Die haben die Dinosaurier aufsteigen sehen, fallen sehen, viel fallen. Ja, und dann nochmal aufsteigen. Nochmal aufsteigen sehen. Dann kurz zwischenzeitlich die Orks aufsteigen sehen, fallen sehen. Die Gnorme. Gnorme. Ja. Und jetzt wir. Wolkenwesen. Und unter anderem du. Ich meine, wie viel glaubst du, fühlen die sich, diese Tiere? Sind die nicht ein bisschen ganz verwirrt? Gut. Weil es ist schon seltsam, was gerade passiert. Ich glaube, je länger du lebst, desto mehr scheißegal ist dir alles. Also das ja, merkt oder? Man jetzt schon so bei sich. Großer und du denkst, Alter. Und du siehst halt so alte Leute irgendwie im Zug, irgendwie, wo ein Hoden raushängt und die einfach durch die Gegend brüllen und stinken. Und du denkst dir einfach, ja gut, eigentlich nervig, aber auf der anderen Seite auch ein cooler Typ, weil dem ist halt einfach alles scheißegal. Also für den ist das ja super gut. Und irgendwann hört man auch auf, wenn man rückwärts aus der Ausfahrt rausfährt, einfach hört man auf, nochmal über die Schulter zu schauen. Man fährt einfach raus und wenn da jemand ist, oh mein Gott, dann ist halt jemand. Irgendwann sagt man, ja, scheißegal. Ich bin alt, debil, mir ist eh egal. Ja, und du denkst einfach auf Rückwärtsgang und mal gucken, was passiert. Einfach mit mehr Risiko Kind und mit Spaß. Der Fahne und dem Fahrrad hängt jetzt dazwischen. Dann gibst du nochmal. Ja, und dann bretterst du durch. Also ich kann das schon respektieren. Ich glaube, bei Tieren ist es genauso. Wenn die einfach ein gewisses Alter erreicht haben, dann ist denen einfach alles scheißegal. Und dann haben die ihr Salatblatt vor Augen, so eine Schildkröte. Und mehr auch nicht. Podcast-Tipp. Also Leute fragen mich oft nach Podcast-Tipps. Podcaster-Tipp. Für Leute, die Podcasts aufnehmen, fragen oft, wie machst du das? Wie bist du seit Jahren so genial da drin, Podcasts immer aufzunehmen? Und dann habe ich jetzt zum ersten Mal eine Antwort gefunden. Heute habe ich eine Antwort. Nein, das Mikrofon, was ihr benutzt, immer in einem Rucksack lagern, in dem Fisherman's Friends Cherry ausgelaufen sind. Einfach die Packung leer ist. Weil es riecht dieser Schaumstoff. Oh, kann ich einen Knauf? Kann ich einen Cherry haben? Der riecht gerade einfach nach Riechmalle dran. Oh, stimmt, das ist ein interessanter Geruch. Man will sich immer so da reinschmusen, schmusern. Und deswegen bist du immer ganz nah an deinem Mikrofon dran und deswegen klingst du auch immer so erotisch und direkt. Diese ASMR-Videos, die jetzt gerade so ein bisschen viral gehen. Ja, die vor 10 Jahren viral aber gegangen jetzt, sind. Nee, die jetzt krass werden. Mhm. Ist das so? Nee, vor 10 Jahren schon? Ja, die gibt es schon eine Weile, ja. Aber ist okay. Such dir mal kurz raus. Du bist Late Adopter. Das ist in Ordnung. Ja, was ist mit denen? Also ASMR bedeutet Automatic System Meridian Response oder sowas. Das bezeichnet Gänsehaut. Und die klopfen dann immer so ans Mikrofon oder kratzen herum oder gehen da ganz langsam dran. Und flüstern. Das Krasseste, was ich jetzt entdeckt habe, ist, dass Leute so Booster-Packs von so Pokémon-Karten und so auspacken. Mhm. Und es ist so ein ganz spezifischer Fetisch von manchen Leuten. Unter anderem von mir. Ich finde das wahnsinnig beruhigend. Ja. Leute, ich kenne die Karten nicht. Ich weiß nicht, sind die gut, sind die selten. Aber sie packen halt diese knisternde Folie, die man sich als Kind gekauft hat, im Kiosk für 2 Euro oder so. Ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, an diese Festigkeit der Karten in dem Papierding. Und vor allem, die machen es auch immer so, die sind ja immer gleich aufgebaut, die Booster-Packs. Und die seltenen Karten sind immer, glaube ich, an dritter, vierter Stelle halt. An dritter oder vierter Stelle. Und die machen es immer so, dass sie den nach hinten mischen. Dass sie, bevor die angucken, mischen die seltenen Karten nach hinten, damit sie dann irgendwie erst die unseltenen anschauen oder die häufigen anschauen und dann bis nach hinten zu den seltensten kommen. Ach, geil. Und es so dramaturgisch aufbauen. Da dachte ich mir auch mal, wow, geil. Das ist ziemlich cool. Ja, das weiß man genau noch, wie es angefühlt hat, wie es geknistert hat und so. Ja. Und ich glaube, man ist da auch dann sehr, sehr empfindlich, wenn man das hört nochmal. Das fand ich echt ziemlich cool. Ich dachte mir, die Karten sind nie wieder so perfekt wie jetzt. Ab jetzt sind die verfallen. Ab jetzt drücken die sich irgendwo ein. Und du hast sie für einen kurzen Moment in der Hand. In perfekten Zustand. Das ist wirklich, glaube ich, auch vielleicht ein ganzes Spektrum an Phänomenen und Gefühlen, die Kinder heutzutage vielleicht gar nicht mehr so haben. So dieses, Dinge fürs erste Mal in der Hand haben, so eine Actionfigur oder so ein Comicheft oder so Pokémon-Karten, weil heute ist ja alles digital und die laden sich ihren Spaß runter und dann essen die eine Tablette und haben irgendwie ein tolles Abenteuer. Und stellen sich so ein USB-Stick in die Nase. Genau, und haben dann irgendwie ein tolles Abenteuer oder so. Lame. Und, ach Gott. Aber wir hatten ja damals noch Digimon und Beyblade und das ja das erste Mal aus der Parkung. Das war ja schon. Haben wir schon mal. Also, das war ja schon. Ich mag das ja nicht, diese Nostalgie-Scheiße. Sind wir offen. Ja. Das ist Luke Mockridge. Aber. Ja. Beyblade, das ist schon, das war wirklich ein, wo man diese Arenen hatte, aus bei uns hatten die Trottel in der Klasse Beyblade und wir dachten uns scheiße drauf und wir haben uns die selber gebaut aus Lego einfach. Wir haben uns selber aus Lego Beyblades gebaut und haben die dann halt immer perfekt. Ja, das gehen. Ja, aus Lego-Technik, klar, kannst du ja so einen Stiel in die Mitte und dann baust du da halt so Zahnräder rum und dann noch so Haken, wo dann der Gegner dranhängen bleibt. Ich glaube, das sind Leute aus der Informatik-AG oder dieser Physik-Informatik-Scheiß-Kerle, wo wir dachten, wir kaufen uns die einfach beim Kiosk, da sind die geil aus, die Geschichten sind die aus dem Anime. Ja, ja. Fuck it, nee, und wir haben die bauen sich die selber. Wir haben die halt dann immer optimiert und so und perfekt und halt wie bei diesem Robot-Fight dann immer so genau geschaut, wo sind die Schwächen des Gegners, muss man ihn eher oben treffen, muss man ihn eher unten treffen und wo ist die Verteidigung und haben das dann tatsächlich so durchgeballert. Robot, das war eigentlich ganz geil. So. Robot-Fights sind ziemlich gut. Also unsere Dropbox, muss man sich vorstellen, ist so aufgebaut, wir haben die Folgen unterteilt, dass man immer, das einer von uns schneidet die und veröffentlicht die dann. Mhm. Und das ist eigentlich schon alles, was da drin ist. Glaube ich, ein Dokument gibt es noch, ein leeres, wo für Best-of-Folge. Ja. Best-of-Folge und dann ein Dokument T-Shirt-Ideen, das komplett Ideen, leer ist. T-Shirt-Ideen und dann gibt es einen Ordner Roboter-Fails. Der ja. meint, ein Ordner, ne? Ein ja. Ordner, ja. wo ganz viele GIFs und so drin sind, die von Robotern handeln, die versagen. Ja. Weil das ist uns mal irgendwann aufgegangen. Das Lustigste ist, was man im Internet findet. Ja, sind scheiternde Roboter. Einfach so Roboter, die zu einem Zweck gebaut werden, ja. aber den verfehlen einfach. Aber sie spielen extrem schlecht Fußball. Und man sich denkt, okay, heute, wir haben Killer-Drohnen, wir haben den heißesten Scheiß, Nein. wir haben irgendwelche Nanobots, die in deinen Adern irgendwie Krebs töten oder sowas. Aber das ist so ein Fußballroboter, dann steht der Torwartroboter da und der Ball rollt an ihm vorbei und 4 Sekunden später lässt er sich in die falsche Richtung fallen. Dann einfach so. Und schmeißt auch die Arme dann im Liegen. Ja, genau, hoch. Ja, und dann... Einfach unfassbar. Aber dieser ja. eine Roboter, der halt schießen will, aber dabei erst stolpert, dann ja, aber ja. den Ball stolpert, sie sich hinfällt. Das ist schon ziemlich geil. Vor allem, das ist auch dieses, das ist dieses, was wir immer angesprochen haben, dieses für einen Zweck geschaffen worden, den Sinn des Lebens wissen, Richtig. Aber ja. nicht erfüllen können. Genau, ja. Ich glaube, das ist schlimm. Du bist ein Roboter, Fußballroboter, der schlecht Fußball spielen kann. So, das ist dein Schicksal. Das ist eigentlich eine sehr, ich glaube, auch da, Comedy kommt aus Tragödie und ich glaube, es ist ein sehr tragisches Schicksal. Zu wissen, du bist halt ein Staubsaugroboter, aber du bist halt auf dem Rücken und so, du kannst nicht staubsaugen. So. Die meisten halt Leute, habe ich gelesen, geben ihren Staubsaugerroboter einen Namen. Ja? Weil, also Leute versuchen immer, das ist aber diese Her-Idee, wie gut können Artificial Intelligence Sys sein, ja. damit man sagt, okay, Leute nehmen die wahr als Objekt, die personifizieren das, die geben dem Namen vielleicht sogar. Und dann ist irgendwann Wissenschaftler aufgefallen, wir müssen uns nicht so viel Mühe geben, Artificial Intelligence besonders menschlich erscheinen zu lassen, weil Menschen geben sogar schon Staubsaugerrobotern Namen. Ja. Und so Rasenmäherroboter, die haben alle Namen. Weil die, das ist schon, Menschen brauchen nicht viel. So, es reicht, wenn jemand regelmäßig irgendwas macht oder wird einfach so als Haushalt. Da kommt auch in die Klingel, so diese Klingelschilder, wo dann steht Stefan, Marco. Oder irgendwann so eine Hochzeitseinladung. Herzlichen Glückwunsch Hochzeit mit Ben und dem kleinen Coco. Und dann so ein kleiner Radabdruck einfach, so wer so drüber gefahren ist. So. Und der ist Teil der Familie, so der gehört ja, zu uns. Ja, ist Teil der Gruppe. Ja, klar, irgendwann kannst du da halt dann auch die Asche von der Oma draufstellen und dann... Fährt die rum. Fährt die durch die Gegend. Und Omi, mehr hat Oma dann auch nicht mehr gemacht als sie. Im Grunde nicht. Und da kannst du dann auch alle paar Stunden so ein Update. Da musst du noch so ein Diktiergerät draufstellen, was die ganze Zeit abspült. Meckerscheiß. Und Hitler war alles besser. Ja, ja. Also eine SS-Uniform aufziehen. Und alle so. Halbe Stunde so ein Update rein und dann ist eigentlich auch Omi wieder am Leben. So, also es ist ja dann nicht so schwer. Ja, mehr war Omi dann auch nicht mehr, oder? Im Grunde nicht. Im Grunde echt nicht. Nee, wirklich nicht. Die Katze hat sie nicht mehr gefüttert? Nee, die Katze hat sie nicht mehr gefüttert. Da ging gar nichts mehr zwischen den beiden. Ich glaube, ich wäre auch gerne noch. Als Kind wollte ich immer entweder Roboter oder Eskimo werden. Das war einfach meine Traumvorstellung. So, du hast dann so. Du hast als Kind schon sehr unrealistische Berufsvorstellungen gehabt. Das stimmt, ja. Wir hatten diese Shirts, die man sich anziehen konnte. Man sah aus instant wie ein Polizeimann. Ja, das nicht. Da hatte ich immer Angst, erschossen zu werden. Dann dachte ich mir, die Leute denken dann, ich bin echt der Polizist und ich werde erschossen. Dann gerade ich in so einen Mafia-Krieg. Oh nein, du hast ein sehr artikuliertes Kind. Ich hatte als Kind immer so die Vorstellung, dass Polizisten am laufenden Band erschossen werden. Ich dachte mir, ja, Polizist ist schon cool, aber da lebt man halt nicht lange. Du bist halt Ausbildung, trittst aus der Reviertür, okay, Gerechtigkeit, hier kommt dein neuer Verfechter und zack, du bist sofort tot. Aber nach der Logik würden, glaube ich, Polizisten am längsten leben. Weil in einer Welt, wo man andauernd erschossen wird, haben Polizisten, glaube ich, doch die beste Chance, sich zu wehren. Ja, gut. Nee, ich dachte, dass die halt so gefährlich leben und so. Deswegen, dass die halt ständig, weil die brauchen anscheinend Waffen, um sich zu verteidigen. Weil den ganzen Tag irgendwie Dinge, Bären und Hirsche greifen die an und die müssen sich immer verteidigen gegen alles. Was war denn die Vorstellung von einem Feuerwehrmann? Alles, die unsere Welt ist Lava, Feuer. Ja, ich dachte immer, dass Feuerwehrmänner immer so in das Feuer reingeworfen werden. Weil ich hatte so ein Computerspiel und da musste man so Feuerwehrleute so ins Feuer werfen, und damit die löschen. Und die hat man immer so direkt in die Flamme reingeworfen. Was war das für ein Spiel? Ich weiß es nicht mehr genau, aber da hatte man so, eine Stadt, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Spiel, man hatte so eine Stadt und unten hatte man so eine Reihe von Leuten, so ein Arzt und so ein Polizisten und ein Feuerwehrmann. Und irgendwie Leute, und dann sind immer Dinge passiert, und dann musste man die richtigen... große Hand gehabt, ne? Genau, dann musste man die richtigen Leute an die richtigen Orte so droppen. Und dann, wenn das gebrannt hat, musstest du da so 5 Feuerwehrleute draufwerfen, auch ohne Equipment oder so. Einfach nur die Leute halt selbst, und die haben dann mit ihren bloßen Händen, haben die dann so die Flammen kaputt gedrückt. Und dann, wenn dann halt irgendwo... Und die Feuerwehrmänner haben noch gerufen, okay, dafür wurde ich gemacht, ja, das ist mein Leben! Jetzt kann ich verbrennen! Und dann ist halt irgendwie, keine Ahnung, ist ein Typ halt gegen Baum gefahren, und dann hast du da halt lauter Ärzte draufgeworfen, damit er den wieder repariert und so. Also ganz merkwürdig, keine Ahnung, wie die Spiele heißt. Ich finde auch, diese alten Spiele, die waren so geil, weil die halt so realistisch waren in manchen Punkten und dann wieder halt irgendwie das nicht durchgezogen haben in dem Spiel. Ja. Weil dann gab es, bei Rollercoaster Tycoon war unfassbar geiles Spiel, ohne Frage. Und dann hast du ja auch, wenn eine Achterbahn einen Unfall gebaut hat und dann kamen auch wieder so Flammen und dann ist es runter auf die Erde gestoßen und dann ist es explodiert und so und Menschen sind gestorben und dann hast du auch Strafe bezahlen müssen, weil du halt nicht den TÜV hast abnehmen lassen und so. Aber gleichzeitig, obwohl halt die Konsequenzen so die echten waren, wurde der Park nicht geschlossen. Das heißt, daneben sind Leute jubelnd noch in ihrer Achterbahn gefahren. Mit ihrer Zuckerwatte in der Hand. Und genau vor der Explosion haben sich doch Leute irgendwie so einen Burger geholt oder so einen Flutschfinger. Wo man sich denkt, warum schließen die den Park dann nicht? Also die haben das dann durchgezogen, aber halt, die wollten die User Experience halt dann doch nicht komplett kaputt machen. Haben dann gesagt, okay, das Spiel geht weiter. Der Park wird nicht geschlossen oder sowas. Ja, ja. Was natürlich sofort die Konsequenz wäre. Ja, das habe ich gar nicht so viel gespielt tatsächlich. Erst später vielleicht. Ich habe immer Frippel verkaufen, hatten wir ganz früher. Ich hatte ja schon ganz früher einen Computer. Mein Vater, großer Computerfreund, ist auch von Apple und die ganz alten hatte. Deswegen hatte ich schon als ganz kleines Kind ab und zu Computer gespielt. Und da gab es dann Frippel verkaufen. Und dann hattest du so ein ganzes Regal voller Frippel. Das waren so kleine Wesen. So mit Punkten und Streifen und großen Augen und kleinen Augen. Und dann kam der Kunde und hat gesagt, ich hätte gerne einen Frippel mit Pink und Punkten und kleinen Augen. Und dann musstest du aus den ganzen... Das habe ich doch irgendwo gesehen. Musst du aus den ganzen Frippel, musst du dann das richtige Frippel aussuchen und der Kundin geben und dann, okay, danke. So, das und war wenn das die ganze Kunden Spiel. Angefangen hat zu brennen, musstest du einfach ganz viele Feuerwehrmänner Frippel rein. Drauf, ja, weil die ganze Zeit, das hat sich durch das Ganze gezogen. Nee, das war abgefahren, ja. Ja. Naja. Ich glaube, ich wollte mal, also, aber das ist interessant, dass du Eskimo werden wolltest. Ja, ich glaube, ich habe echt eine Affinität für Kälte. Ich mag Kälte wirklich total gern. Also ich habe auch nichts gegen Kälte und wenn es mal kalt und nass ist, so habe ich echt nichts dagegen. Wird wieder kälter jetzt. Wohingegen, wenn es warm ist, dann bin ich sofort irgendwie schon am Kollabieren. Deswegen ist es eigentlich, dachte ich mir immer so, Eskimo ist eigentlich genau das Richtige. Und ich fand Iglos einfach so geil. Einfach die Vorstellung davon, in einem Iglo zu wohnen, weil diese Rundform hat mich einfach fasziniert irgendwie. Dieses pralle, runde. Diese runde, schön. Ja, also wirklich, hat er so. Greifbar. Genau, das hat mich immer fasziniert. Da fand ich mal. Obwohl ich bis heute nicht verstehe, heute auch, glaube ich. Wie genau Iglus funktionieren irgendwie, weil das ist ja. Es ist so spannend, dass man mit den Mitteln der Kälte etwas baut, was dich warm hält. Das ist stimmt schon, ja, das ist schon echt abgefahren. Das ist abgefahren daran. Vor allem der Eingang muss ja auch unterhalb deiner Schlafposition sein, ne? Irgendwie sowas. Habe ich mal so eine Grafik gesehen. Ja, das ist dann so nach Schwachsinn. Unten graben, ja, das kommt ja schon. Ich habe neulich ein Doku gesehen und konnte danach nicht schlafen. Und das passiert relativ häufig. Mhm. Und das war, habe ich davon erzählt, aber für unsere Hörer, ich wollte mit dir nochmal drüber sprechen, weil ich es echt spannend finde. Es ist kompletter Schwachsinn, aber es ist auch sehr interessant. Der Mandela-Effekt. Ja, da... So, der Mandela-Effekt. Ja. Ist der Effekt, dass ein Großteil der Menschen glauben, dass Nelson Mandela in den 80er Jahren in einem Gefängnis gestorben ist. Schwachsinn. Er ist 2013 oder 11 oder 13 gestorben. Mhm. Halt irgendwann in den 2000er Jahren. Und viele Menschen dachten aber an seinem Tod, als er gestorben ist und die Nachricht gehört haben, haben viele gesagt, was, der ist doch in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben. Genau. Und das haben sehr viele gedacht. Und die haben nicht nur gedacht, der ist doch irgendwann schon mal gestorben, der ist doch schon tot. Nein, die waren sich sicher, dass er in den 80er Jahren in einem Gefängnis gestorben ist. Die hatten eine sehr konkrete Vorstellung von seinem Tod. Aber das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Nein, das ist Fakt. Sondern, nee, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, von wegen so ganz viele Leute denken, der wäre schon tot und bla, sondern der Effekt ist im Gegenteil so ein kollektives Falscherinnern. Genau, der Effekt ist ein kollektives, ich würde nicht sagen falsch erinnern, ich würde sagen anders erinnern, als man es kennt. Auch der Effekt kommt auch zu tragen bei Star Wars. Viele sind der Meinung, dass C3PO komplett Gold ist. Stimmt nicht. Sein rechtes Bein, Unterschenkel ist Silber. Haben viele gedacht, es stimmt nicht. Oder auch, dass Darth Vader sagt, Luke, du bist mein Vater. Luke. Dachte ich eigentlich schon so. Luke, ich bin dein Vater. Er sagt aber nur, nein, ich bin dein Vater. Ja. So, und aber alle denken das. Das sind so diese Dinge von kollektiven Fehlinterpretationen der ganzen Lage. Und es ist schon interessant, weil es ist wirklich, diese Doku war sehr gruselig aufgemacht. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was, wenn sich andauernd die Realität ändert? Und manchmal hat man das Gefühl, man ist sich sehr sicher, dass man was im Kopf hatte und wie es gelaufen ist. Man hat eine sehr konkrete Vorstellung davon. Und dann war es halt ganz anders. Kann ja passieren, aber dass sehr viele Menschen das Gleiche denken. Und die Theorie ist, dass irgendwie verschiedene Dimensionen für einen kurzen Moment überlappen und das Einzige, was sie ändern, sind nicht die physikalischen Gesetze, sondern irgendwie, dass Nelson Mandela, dass viele Leute denken, dass Nelson Mandela in den 80ern im Gefängnis gestorben ist. Es gibt Theorie 1, alle Menschen vertun sich, weil die irgendwie gleichzeitig eine Nachricht gehört haben, die sie sich erinnern oder so und die anders war. Oder weil Nelson Mandela irgendwie in 80 Jahren gestorben ist und alle dachten so, ach so, ach nee, Nelson Mandela, ach, ist mir eigentlich auch scheißegal. Also, wir müssen jetzt keine Doku drüber machen, ehrlich gesagt, das passt schon. Nee, wir machen das schon. Der zweite Erklärungsansatz ist Glitch in der Matrix. Ja. Also die Realitäten laufen zusammen und das Einzige, was sich verändert, ist Nelson Mandelas Tod, weil die andere Dimension hat ihn gehasst. Ja, was, ich weiß nicht, also was soll man damit anfangen? Ich finde das sehr spannend, weil stell dir mal vor, von heute auf morgen gibt es uns nicht mehr. Und Leute sagen, ich habe das Gefühl, ich habe einen Podcast gehört und dann habe ich das Gefühl, dass Florentin Will war doch der in den 80er Jahren im Gefängnis gestorben ist oder sowas. Und dann sind wir einfach nicht mehr da. Ich habe mal irgendein Argument gehört, warum wir nicht in der Computersimulation sind. Weil egal wie komplex diese Computersimulation sei, sie muss ja endlich sein. Sie muss ja von irgendeinem Wesen erschaffen worden sein und sie muss einen Anfang haben und ein Ende haben. Und allein, dass es so Zahlen gibt wie Pi, die kein Ende haben und einfach unendliches Datenvolumen verbrauchen würden, weil sie schlicht kein Ende haben, allein das würde schon beweisen, dass wir nicht in der Computersimulation sind. Ist wahrscheinlich Schwachsinn, aber ich habe es einfach mal rausgehauen. Einfach mal. Schreibt mal was dazu. Und, das leicht verdauliche Podcast-Suche heute zum Einschlafen. Ja, ich muss tatsächlich, zum Thema leicht verdaulich, irgendwie, ich tue mir schwer mit der Verdauung irgendwie. Es ist gerade echt. Du hast gerade ein Nudelproblem. Ich habe echt ein richtiges Nudelproblem momentan. Es ist echt, also diese Folge wird in die Geschichte eingehen als die Nudelfolge, weil. Würde sie, wenn das Pufopedia noch existieren würde, was nicht der Fall ist. Doch, es existiert noch. Man muss nur, also das, jedes hundertste Mal, dass man sie aufruft, funktioniert sie. Aber man findet auch keine Seiten mehr, weil es ist mittlerweile so eine russische Geheimdienst. Die russische Mafia hat da leider irgendwie in der Finger mit drin und hat das komplett übernommen eigentlich, aber. Die meisten Bots im Internet verstehe ich einfach nicht, weil die keinen Sinn verfolgen. Und das macht doch keinen Sinn. Also die werden ja programmiert von Leuten, die irgendwas erreichen wollen. Die wollen entweder an deine Passwörter kommen, die wollen Malware aktivieren, die wollen halt irgendwas wollen die machen, die haben einen Zweck. Aber ganz kurz, falls da draußen jemand ist, der sich für diese Open-Source-Wikipedia-Seiten interessiert und da Bock hat, da sich reinzuarbeiten oder der das schon Erfahrung gemacht hat oder irgendwie Informatik studiert oder irgendwie cool ist und Bock hat, uns zu helfen, weil an sich würde ich die Pufopedia schon gerne wieder starten. Das Problem ist, ich weiß einfach nicht wie und ich weiß nicht, wie man den Fehler, den wir hatten, verhindern könnte, weil ich weiß einfach nicht, wie es geht. So, und wenn da jemand Bock hätte, da irgendwie der neue Admin zu werden und so, ist es ja eh Open-Source, wir haben da eh keine Übermacht jetzt über anderen, außer dass wir vielleicht ein paar Ideen einbauen, wie das Ganze aussehen hat. Aber wer da Bock hat, sich da irgendwie mal dran zu setzen, fände ich eigentlich ganz cool. Ja, finde ich auch cool. Damit wir auch einfach in der Vorbereitung der einzelnen Folgen wissen, welche Geschichten wir schon erzählt haben und wissen, okay, jetzt müssen wir nicht nochmal die Stefan Titzes Maus ist gestorben Geschichte erzählen. Fisch. Der ist immer eine Maus. Fredo, die kleine Maus. Wo glaubst du, ist diese Maus gestorben? Die ist vor locker 30 Jahren gestorben, oder? In Budapest? Das hat meine Mutter gestern auch gesagt. Meine Mutter gestern auch. Ich hab da nie die Maus. Klar, das ist, ich war doch bei dir und hab die Maus gesehen. Hä, das als ist wir das damals, Phänomen des Mandela-Effekts. Als wir den Stand-Up vorbereitet haben, war ich bei dir, kurz bevor wir ins Boing gegangen sind. Ja, so sage ich. Und dann habe ich bei dir die Maus gesehen. In diesem kleinen Terrarium mit dieser kleinen Treppe, wo die auf diesem Haus ich war. Ich hatte nie eine Maus. Fredo, die Maus. Ich würde meine Maus nicht mal Fredo nennen. Hatte sie, wie sah die aus, die Maus? Maus Fredo. Ja. Ich hatte nie eine Maus. Die hatte so einen Fleck um den linken, also sah so aus, hätte sie ein blaues genau Auge, das so ein schwarzer Fleck um das linke Auge. Haben Freunde von mir gestern auch gesagt. Ich hatte nie eine Maus. Ich hatte einen Fisch. Come Fish Jeff. Nee, eine Maus. Verarschst du mich gerade oder lebt was soll das jetzt? Lebt Nelson Mandela noch? Ja. Aber der ist halt gerade, der ist im Gefängnis. Ich habe gestern noch ein Interview mit ihm gesehen. Ich hätte Nelson Mandela bei mir zu Hause. Welche Nudeln habe ich? Maus Jeff ist in 80er Jahren im Gefängnis gestorben. Welche Nudeln habe ich heute gegessen? Spaghetti. Okay, das stimmt. Anziehen. iOS 10 ist raus. Wie gefällt's endlich dir? Also die Apple Geeks. Topical Island. Topical Island. Ich schneide das nicht. Topical Island. Da musst du die Musik reinschneiden. Ich hab da keinen Bock drauf, die mal reinzuschneiden. Du hast keine Aufgabe. Ich schneide den Podcast. Ich veröffentliche. Ich schneide auch den. Ich muss den ganzen Scheiß, den du drin lässt, nochmal schreiben. Ich schreibe den Titel. Nein, das stimmt nicht. Ich denke mir die Geschichten aus. Ich schreibe einen Sendeplan. Da schneide ich alles raus. Ich schreibe ein Skript. Ich schreibe ein Skript für jede Folge. Ja, klar. Ja, gut. Und du willst nicht mal. Was für ein Autor macht dich das denn, wenn du den Scheiß ja noch schreibst? Lame. Du kannst dich so oft hindern. Das ist was lame. Das hast du falsch geschrieben. Das steht da falsch drin. Naja, Topic 1, iOS 10 ist raus. Stefan Titzer hat seine Finger an ein neues Gerät bekommen und wird uns heute mal zeigen, wie das neue Feature aussieht. Also. Die Aktien-App wurde geupdatet und der Taschenrechner hat eine neue Kurz meine kleine Review zu iOS 10. Mir gefällt es überhaupt nicht. Ich finde es katastrophal. Apple hat sich seit Jahren zurückentwickelt. Das finde ich seinen krönenden Abschluss in iOS 10. Ich finde es furchtbar. Ich bin großer Apple-Fan. Ich liebe die Produkte. Ich finde die designmäßig schön. Ich finde sie toll, wie sie miteinander fungieren. Ich finde es nur furchtbar, was iOS 10 da macht. Es ist unhandlich, man kann es nicht so gut entsperren. Es ist groß, klobig und hässlich. Ein User hat mir geschrieben, dass er die Geschichte meiner Chemielehrerin letzte Woche interessant fand und sie genauso in Erinnerung hat, die Chemielehrerin. Ja. Und dann habe ich gefragt, woher kennst du bitte die Frau, habe ich ihm geschrieben. Er hat jetzt geschrieben, gerade geantwortet. Stefan, deine Mutter weint seit Tagen. Meine Mutter weint seit Tagen. Ich werde deine nach ganze Hause? Familie verbrennen, hat sie Komm bitte nach Hause. Er hat geschrieben, dass er tatsächlich da auf dem Gymnasium war. Krass. Wow. Hörer von meinem Gymnasium. Jetzt muss ich ganz nicht vorsichtig schlecht sein. Wir haben heute auch das erste Mal von unserem Auftraggeber Spotify haben wir heute das erste Mal unsere Statistik bekommen und wissen jetzt, wer uns hört. Und wir haben dich gefunden. Wir haben einen Hörer aus Belgien. Wer ist es? Wer ist es? Dobre Damje. Wer ist es? Nosferatu. Wer kann kurz mal aufstehen und schmeißt die Pölzer in die Hand? Da hinten, 18. Reihe. Steht in seinen Holzschuhen da mit einem Käse unterm Arm. Steht und da schmeißt rum. Pralinen auf die Bühne. Wie geht's dir? Und 3 aus Italien. Ein Wachstum von 200%. Ja, den höchsten Wachstum der ganzen Welt haben wir in Italien, haben wir ein höherer Wachstum von 200%. Das ist schon unfassbar. Das heißt, wenn das so weitergeht, verdoppeln wir uns jede Woche in Italien. Das heißt, in spätestens 10 Jahren haben wir 2 Milliarden Hörer in Italien. Sind wir viel größer als alles andere, was jemals in Italien groß ja, war. Ja, das stimmt. Das ist echt krass. Also, die Statistik habe ich von den Socken gehauen. Auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge ausländische Hörer. Wäre natürlich schön, wenn ihr uns mal schreiben würdet, vielleicht mit so einem Foto von euch am Postkarte. Belgischen Strand oder sowas in der Richtung. Dann können wir mal ein bisschen sehen, wie das Podcast wir haben, auch in anderen Ländern landet. 74% Männer als Zuhörer. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Weiß ich nicht. Das ist immer so ein Ding, wo man sich sagt, ja, aber wie können ist wir die Frauen holen? Podcast. Wie können wir die Frauen holen? Was können T-Shirt wahrscheinlich sein, ein bisschen trage. Weniger über Star Wars Verschwörungen reden, ist vielleicht schon mal ein erster Schritt. Und ein bisschen weniger über Beyblade. Du hast neulich 10 Folgen lang kontinuierlich uns Berichte über deinen Penis hier in diesem Podcast genannt. Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Hörerinnen verschreckt hat. Wir können ja Hörerinnen bevorzugen. Wir lesen ab jetzt jede Nachricht, die wir von Hörerinnen bekommen, lesen wir im Podcast vor. Ab jetzt lesen wir jede Nachricht, egal welcher Inhalt. Ich möchte dich mal kurz unsympathisch dastehen lassen und dich mal kurz was fragen. Okay. Findest du es richtig, dass man immer Hörerinnen und Hörer schreibt, Schülerinnen und Schüler? Findest du es richtig, dass man das immer trennt? Fußgängerinnen und Fußgänger. Also ich habe da nichts dagegen. Mikrofoninnen. Ich bin jetzt, ja, das ist natürlich der gute Gag. Ich bin jetzt nicht so militant und sage, das ist irgendwie total scheiße und sperrig, das kann man schon machen. Aber ich persönlich mache das nicht immer. Außer wenn man jetzt konkret, wenn man sagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man sagt Hörer, ja, ich weiß nicht. Ich habe mich da nicht mit Gender Studies nicht allzu intensiv beschäftigt. Aber ich finde es sowohl nicht schlecht, wenn man es macht, mach's aber selber jetzt eigentlich ab und zu, aber sonst nicht oft. Okay. Aber ist okay, habe ich jetzt echt kein Problem. Diplomatische Antwort. Habe ich jetzt nicht. Da wollte ich dich dann aber nicht so am Fenster lehnen, ne? Nee, überhaupt kein. Nee, meine ich. Nee, ich finde es sperrig, wenn es so. Also, ich finde es auch unnötig, weil ich verbinde da nicht automatisch männliche Hörer mit dem Wort Hörer. Ja, aber vielleicht andere Leute. Vielleicht, ne, ist ja. Das ist ja immer so das Ding. Du kannst ja sagen, ja, ich finde es scheiße, aber du bist halt auch einfach die Herren. Aber dann darfst du auch keine. Genau, dann darfst du auch einfach keine Gags über den Holocaust machen. Ja, das ist halt die Frage, wie man das argumentiert, ne? Ob man jetzt da selber, wer das entscheidet letztendlich. Das finde ich ein gutes Podcast-Uferscheid. Es ist immer eine Frage, wie man das argumentiert. Ja. Eine Aussage, die nichts aussagt. Überhaupt komplett nicht. Gar nichts. Ja, aber das sind halt so offene, manchmal müssen Fragen auch einfach offen bleiben. Manchmal muss man einfach die Spannung aushalten, die so eine Frage erzeugt. Und man muss einfach auch Spannungen in sich, ich glaube, viel Leid entsteht in der Welt dadurch, dass man zu schnell Spannungen auflöst. Und man sagt, Ausländer, ja oder nein. Und man sagt, nein, und dann ist Krieg. Und dann sagst, aber du sagst so, ach, ich habe keine Ahnung, lass mich in Ruhe. Ich lass mich noch ein bisschen Nein-Gag gucken. Entsteht relativ wenig Gewalt. Und jemand sagt, ach, ich bin da einfach offen für Ideen und... Ich glaub auch so ein Nazi könnte mich innerhalb von 4 Minuten komplett überzeugen und ich wäre morgen Neonazi. Nein, das glaube ich nicht. So. Ich weiß nicht, wenn er ein paar gute Argumente ja, hat, ich habe noch zu Recht wenig irgendwie starke Meinung, in der sagt, ja, yeah, aber das ist ja nee und so und dann wie die halt immer Sachen machen und dann so und dann, ja komm, dann machen wir es halt so. Auch mal so Leute, die sagen, oh, wenn ich damals geboren wäre, ich wäre kein Nazi gewesen. So. Ja klar, ich mal denke, Nazi oh, ich bin in der ersten Reihe gestanden. Hast du mal die Uniform gesehen, wie mega geil die aussah. Schick einfach. Hallo, mega gut. Nee, vor allem, ich weiß nicht damals, wie so die Geschmacksvorstellungen waren, was die Leute cool fanden. Aber wenn ich das Hakenkreuz als ein schönes Symbol empfunden hätte, was ich so ganz schon, sexy ja. finde, so einfach schick, ich würde es gerne tragen, wäre ich sofort dabei. Du, ich habe auch schon mal eine Oper von Richard Wagner gehört und mir dachte, mein Gott, ey, die Polen, die können auch mal weg jetzt, Alter. Das braucht da jetzt keinen. Oder bist du mit deinem kleinen Twingo bist du rübergefahren, kurz mal. Danke, sagt ihr. Hör mal auf, uns zu schießen, ihr Spacken da, jetzt kommen wir mal rüber. Das habe ich auch schon gemacht. Und irgendwann erwischt man sich dann so, oh scheiße, was habe ich da eigentlich gerade gedacht? Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn solche... Und die Scheiben des Twingos am Wackeln, weil die Musik so laut war. Und er bleibt an der Grenze hängen, weil er mit Alkohol... Ich glaube, ab einem gewissen Zivilisationsstand war der Mensch einfach verloren. So, ich glaube, der Mensch ist rein körperlich nicht dazu gemacht, zu viel Freizeit zu haben. Und dann kommt er auf dumme Ideen. So, der Mensch ist dazu gedacht, weißt du, so ein Esel, der rennt den ganzen Tag durch die Wüste oder Dschungel oder was auch immer und isst dann irgendwie seine Blüten und saugt da den Nektar aus. Den macht und fliegt dann davon. Aber das ist eine, aber das der ist, macht den ganzen Tag nichts anderes. Ja, ich weiß. Und der Mensch, der lässt sich halt irgendwie sein Mac-Menü Deluxe kommen. Genau. Und dann so, und er hat einfach zu viel Zeit. Und dann kommt das Gehirn... Reproduktion ja. und Selbsterhaltung. Genau. So. Und das Gehirn kommt plötzlich ins Schwimmen, so, oh scheiße, das, was ich am besten kann, überleben und Sex haben, muss ich gar nicht mehr machen den ganzen Tag. Und das ist 99,9 meiner Kapazität und die letzten 0,1, die werfen wir jetzt mal an und heizen da mal richtig Energie rein. Sogar so, dass und da kommt nur Scheiße bei raus, ja klar. Aber das Interessante ist, wenn Tiere sterben wollen, nichts leichter als das. Sie können, also das ist, sie müssen dagegen ankämpfen, nicht zu sterben. Wohingegen wir Menschen, wir müssen uns anstrengen zu sterben. Es ist wirklich, also ich habe oft darüber nachgedacht, wenn ich mich jetzt umbringen wollen würde, wie würde ich das tun? Und mir fallen nur Wege ein. Selbst wenn ich es wollen würde, wäre ich zu faul dazu, weil es ist viel Aufwand. Du musst dir eine Waffe besorgen. Ich muss zu der Brücke, zur Rheinbrücke gehen, mich da runterschmeißen. Nee, komm, ey. Deswegen glaube ich, ist der... Du musst dich anstrengen zu sterben. Also du wirst vom Leben so mitgetrieben. Ja, und deswegen ist der Mensch, glaube ich, per se leer. Einfach, ich glaube, so ab nach Rom... oder so, als es nach dem Mittelalter wieder aufwärts geht, ab einem gewissen Punkt ist der Mensch einfach leer. So, er hat einfach, Religion ist weg und alles andere ist weg und dann ist man einfach leer. Und wenn jemand sagt und kommt, hey Leute, ich habe hier diese schöne Karaffe, Antisemitismus, der ist richtig geil, dann sagt, ja komm hier rein damit so, nehmen die alle, weil die einfach leer sind und eh nichts zu tun haben und sagen, ach ja, dann machen wir halt das, bevor wir es gar nicht machen. Ja, aber es geht nur um Ideen. Machen also wir so das halt so. Leute kommen auf Ideen oder halt und Leute unterstützen so. Ideen. Ja, Leute, ich glaub, Leute mögen Projekte einfach so. So ein Garten zum Beispiel. Meine Eltern haben einen Garten. Und ich denke mir, will ich auch mal einen Garten haben? Nee, aber auf der anderen Seite Seite. Auch, auch wenn ich ihn gar nicht mag, denke ich mir, okay, dann irgendwie am Wochenende zum Baumarkt zu fahren und sich so eine Kralle zu kaufen und dann so durch die Gegend zu krallen irgendwie dann so, da hast du was zu tun. So, und ich glaube, genau so haben die den Holocaust auch gesehen. So, ja, man, jetzt bauen wir halt mal ein KZ und dann gucken wir einfach und mal, dann was da geht. Da waren sie im und dann läuft es und dann so, ja, das passt eigentlich so. Und nee, wir können die eigentlich noch ein bisschen besser bauen. Und hast du morgen Zeit? Klar, treffen wir uns morgen um 4 irgendwie. Und dann bauen die das nächste und dann läuft es halt langsam voran. Aber jetzt ist ja so, dass sie im KZ nun mal Menschen umgebracht haben und im Garten deine Eltern nur einen Menschen jemals umgebracht haben. Ja, das stimmt. Und das ist natürlich so ein Ding. Olli. Ja, Olli. Und das ist auch so eine Frage. Also ich meine, wo haben sie sich da dann verrannt? Also wo fing dann an, aus einem guten Projekt... eine gute Idee, ja. Aus einer guten Idee einen Schwachsinn zu werden, eine Schwachsinnsidee. Ja, ja. Man ist ja auch die Frage, kann man was für seine Überzeugungen und seine Meinungen? Ich meine, keine Ahnung, du denkst jetzt zum Beispiel, irgendwie ich Kapitalismus liebe ist scheiße. Dieses zwölfjährige Mädchen. Ja, genau, du denkst ja halt, keine Ahnung, du machst irgendwie Kapitalismus dafür verantwortlich, dass es dir nicht gut geht oder dass es Menschen zu schlecht geht. Aber jemand anders macht halt Juden dafür verantwortlich. Du denkst ja, ja gut, okay, kann man die. Ich hab keine Ahnung, ist auch scheißegal, ey. Genau. Keine Ahnung, so. Kann man wirklich jetzt Hitler dafür verantwortlich machen? Oder. Mein Gott, lass den Jungen doch mal in Ruhe. Immer dieses, dann gehen sie auf die Straße und sagen, die Nazis waren scheiße. Ich sag mir, ach Leute, lasst ihr das doch mal in Ruhe. Ich finde aber, dass die Nazis erstaunlich viele Argumente gegen Juden erfunden. Also da ist schon viel Gedankengut reingeflossen. Weil überleg mal, also du kannst, dass du eine. Dass du wirklich eine Gruppe, eine Glaubensgruppe. Für so viele Sachen verantwortlich machen kannst, da ist schon viel Marketing dahinter. Aber auf der anderen Seite ist so, das ist eigentlich schon, also ich kenne mich damit nicht gut genug aus, aber gab es da wirklich mal so Sachen? Keine Ahnung, jetzt könnte man zum Beispiel sagen, wenn man jetzt zurückblickt, Geschichte der Flüchtlinge, dann kann man sagen, ja okay, da gab es Köln, Silvester, das war der erste historische Moment, da war es scheiße, danach wurde die Stimmung schlechter, Rechtspopulisten ergreifen immer mehr Macht irgendwie, immer mehr Präzedenzfälle, Flüchtlingsheime brennen, dann gibt es Eskalation und irgendwann haben die gesagt, komm, wir schmeißen die jetzt alle ins Meer und dann sind die alle ins Meer geflogen und dann waren die alle tot. Und 10 Jahre später arbeitet man das im Geschichtsunterricht so auf. Aber irgendwie, die Juden haben nie Frauen auf der Domplatte vergewaltigt. Nein, ja. Und aber die sind da mit ihren Riesennasen rumgelaufen und haben ich weiß nicht, wo ich hin will damit. Aber nee, ich meine, Asylanten haben unsere Frauen vergewaltigt, Juden nicht. Und bei Juden mussten 6.000 sterben. Also wie viele Asylanten müssen noch sterben, bevor wir sagen, es reicht? Das ist meine Frage mal heute an die Zuschauer. Hast du gerade zum Mord an Asylanten aufgerufen? Ich habe gesagt, wie viele Leute, wann stoppt der Wahnsinn endlich? Ist meine Frage. Wann hört endlich dieser scheiß Wahnsinn mal auf? Und wir können endlich wieder zurück zu, was war denn letztes Jahr Thema? Was war denn vor der, ja, da war Thema Griechenland. So, die scheiß Drecksgriechen trinken unseren Uso und fahren in ihren scheiß kleinen Motorbooten rum und fahren den ganzen Flüchtlingskindern hier die Schuhe kaputt. Motorboot? Sitzen hier rum und gewinnen die WM. So, das war letztes Jahr. Jahr davor. Irakkrieg, och Gottchen, mein Gott. Dann fliegen die mit ihren scheiß Flugzeugen in irgendwelche Sandhügel rein und machen da Leute kaputt. Und wir schauen uns das an von der Ferne und sagen, ach Gott, was läuft denn auf RTL 2, King of Queens? So, das ist nämlich mal meine Meinung, dass es so nicht weitergehen kann. Das waren noch Zeiten, wo man sich dachte, mein Gott, da war die Welt noch einfacher. Mittlerweile, oh, die Clinton. Nein, mittlerweile ist ja die Clinton könnte krank. Zu ist auch, es wird immer mehr zum Konjunktiv auch. Clinton könnte krank sein. Die könnte so krank sein, dass Michelle Obama den Platz einnimmt. Stell dir mal das vor, du, dein ganzes Leben lang willst du Präsidentin werden, dann bist du kurz davor und dann niest du einmal schlecht irgendwie und siehst aus wie ein fucking Alien und stolperst durch die Gegend wie so ein Psycho. Und dann kommt ein grüner Oktopus, kommt so aus deinem Arm plötzlich und dann raus. Plötzlich kommt mein der raus. Mein Gott. Und dann, ach, jetzt deswegen bin ich jetzt nicht Präsidentin, was, weil ich 4 Köpfe habe. Genau, und das ist ja... So, deswegen esse ich jetzt diesen Reporter auf. So. Und dann heißt es wieder, mein Gott, jetzt haben wir... Jetzt ist es ein Alien. Wie soll ich das meinen Kindern erklären? Wie soll ich sagen, Papa, warum sind 4 Eidechsen Präsident von den USA? Wie konnte das passieren? Und dann sage ich, ach, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich denke mir auch oft so bei Verschwörungstheoretikern, ich verstehe, woher das kommt. Weil die Vorstellungen, die vertreten, sind oft die coolere Welt. Chemtrails. Wie cool wäre es bitte, wenn die Regierung uns mit Chemikalien ja, cool. vom Himmel ja, und vor allem, Mürbe machen. Wenn man sich nur wie so cool wären Echsenmenschen? Ja, wie cool wären wie, das denn, bitte? Man muss sich ja nur so Kristallstäbe in den Garten stecken und dann ist man ja gegen die Chemtrails geschützt. Das ist ja das eigentlich Geile. Dass die nicht aufgeben, sondern dass sie sagen, ach, vielleicht helfen Kristalle. Oh, ich habe gar keine Atembeschwerden mehr, weil ich die eh nicht hatte. Und dann passt wieder alles. Das ist ja das Geile, dass du sagst, hier, nimm diese Milchschnitte. Die sind ja genauso positiv. Aber wahnsinnig. Wie geil wäre eine Welt, in der uns das, die Regierung mit Nitroglycerin besprüht? Ja, immer, es ist immer Nitroglycerin bei mir. Können wir nicht einfach dann, so große Triebwerke bauen, nein, dass sich die Erde einfach in die andere Richtung mal dreht? Für ein Jahr wie zumindest. Wie gut wäre das denn? Wie gut wäre es denn, wenn die Regierung das macht und ich mich schützen kann, indem ich einen Stab in den Rasen stecke? Auf jeden das Fall. Das ist die perfekte Welt. Ja. Also ich denke mir echt, gab es eigentlich in der Geschichte der Menschheit schon mal so einen wirklichen Politiker-Bluff? Dass jemand gesagt hat, ich bin liberal, ich finde die Frauen gut, die Asylanten gut. Und sobald er an der Macht war, nur noch Scheiße gebaut. Er hat gesagt, Freunde, fuck you. Weißt du, wir bauen jetzt, wir alle 90% des Staatshaushalts, wir bauen jetzt einfach mal ein Seil, werfen wir bis zum Mond und wir hängen uns an diesen Mond. Wir bauen eine riesen Leiter. Hüpfburg. Ja. Aber eine stadtgroße Hüpfburg. Ja, eine einfach, Hüpfstadt. Weil wir es können. Einfach, fuck it. Hüpfdorf. Ja, aber die Kinder sind krank. Ja, scheiß drauf. Die können hüpfen. Krank, aber hüpfen ist okay. Die können zur Schule hüpfen. Gibt es auch eine Schule oder ist auch eine Riesenhüpfburg? Weiß ich noch keine nicht. Ahnung. Keine Ahnung. Wir nicht. Das klären wir dann. Ja? Aber einfach mal ein paar Projekte umsetzen. Wo soll es denn hin? Ja, neben Bällebadstadt. Übrigens, wir bauen einen riesen Bällebad. Ich meine, die Pyramiden waren eine Scheißidee. Rückblickend, die waren scheiße. Die haben aber man könnte sie zu einem großen Würfel zusammenstecken. Ja, aber das machen die Leute nicht, weil sie denken, oh, die Kinder sind immer noch krank. Und ich sage, jetzt hör doch mal auf. Du, dieses scheiß hustende Kind aus meinem Gesicht. Hier ist mir doch egal. Jetzt weg damit. So, aber weißt du, heute, man erinnert sich noch an die Pyramiden, aber dass damals hunderte Millionen Leute gestorben sind, interessiert keine Sau. Aber heute, ja, toller Sozialstaat. Pyramiden wow, ist gleich Tragödie plus vergessen. Zeit. Ja, unseren tollen Sozialstaat hat man noch in 4 Jahren vergessen. Demokratie geschenkt. In 10 Jahren interessiert es keinen mehr. Aber mal zu bauen, wir bauen irgendwie eine Kette und noch werfen mal die bis zum Saturn und hängen uns an den Saturn dran und schauen einfach mal, was passiert. Wie so ein Lasso. Wie man sich mit so einem Skateboard an so ein Auto dranhängt. Wir hängen uns einfach mal an die Venus und lassen uns aus dem Sonnensystem zu katapultieren. Wir gucken mal, was passiert. Ja. Mentalität, die fehlt mir. Wir gucken absolut mal, was passiert. Wir hängen uns an den Ring vom Saturn und schauen mal, wie weit wir den werfen können. Einfach mal gucken, ob wir den so zu uns ziehen und dann können. Gewinnen wir vielleicht aus Versehen, könnten wir ja so eine galaktische Olympiade gewinnen. Ja. Im Ring, Planetenring-Weitwurf. Vielleicht klappt das und dann plötzlich klappt das. Und dann kommt so, dann kriegen wir so eine große Goldkette umgehangen, die ganze Erde. Und die sackt erstmal so runter, ein paar Lichtjahre und so. Und dann kommt so ein galaktischer Riesenmann, der uns so einen grünen Arm hinschreckt und so gratuliert. Genau, und dann müssen wir so eine große Hand bauen aus Luftballons und Marshmallows, die dann die Hand schüttelt. Genau. Und dann haben und dabei wir dann das beste deutsche Lied. Ja. Wagner. Und die Polen so, oh nein! Nein, nein, nicht schon. Lass uns in Ruhe und dann, oh nee, jetzt kommen die Deppen wieder so. Und weißt du, und dann nächstes Jahr schauen wir wieder RTL 2 King of Queens. Und dann legen wir uns euch erstmal zurück. Damit erstmal sagen wollten. Ja. Ist für Undin. Alter, ich habe, es ist echt krass, ich habe so lange drauf gewartet. Aber wollen wir es jetzt sagen? Ja. Wir haben einen Film gemacht. Dürfen wir das schon sagen eigentlich? Ich kann es gar nicht glauben, dass wir schon sagen dürfen jetzt. Tatsächlich dürfen wir es jetzt noch nicht sagen, aber in nächster Woche, wenn die Folge rauskommt, dürfen wir es sagen. Und es ist kein Scheiß. Es ist wirklich, wir sitzen hier seit 10, 15 Folgen oder sowas. Wir dürfen es nicht sagen. Saßen wir hier und einmal mussten wir es rausschneiden. Ich glaube, vor 8 Folgen oder so haben wir gesagt, so ja, als wir gestern am Set waren oder so, mussten wir es rausschneiden. Aber wir mussten es wirklich verkneifen. Auch die ganzen Moin Moins, wo ich irgendwie um Themen gerungen habe die ganze Zeit. Man sah dir an. Man sah dir an, dass du da irgendwie... Ich musste mich so zusammenreißen, es nicht so auszuplaudern. Aber jetzt dürfen wir es. Und zwar haben wir einen Film gemacht. Ich habe bei einem Film mitgespielt, Regie geführt von Frederik Lau. Krasser Typ. Richtig krasser Typ, kennen wir vielleicht aus Victoria. Und wir sind da echt mehr oder weniger durch Zufall dran gekommen, halt irgendwie durch die BTF, wo wir gearbeitet haben. Ja, cooles neues Projekt, da hieß es mal irgendwann, haben wir uns für gemeldet. Und deswegen, viele haben sich gefragt, warum wir nicht mit meinem neuen Magazin im Abspann stehen und sowas. Und ja, wir haben einen Film gemacht. Und viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Es klingt so seltsam. Es klingt so scheiße arrogant. Ich dachte immer so, wie ist man dann, weil irgendwann... macht man halt einmal irgendwie sowas und dann sagt man halt so, ja, wir haben das gemacht, so. Und das ja, genau, ist raus in der Welt. Guck dich ihn an, geh in die Kinos. Im Kino halt, weißt du? ich weiß nicht, wie oft ich habe keine Ahnung, schon glaube ich 500 Filme im Kino gesehen und jedes Mal, ich schaue mir die Credits immer bis zum Schluss an und denke mir immer so, irgendwo ist er mein Name. Irgendwo heißt vielleicht aus irgendwann Versehen. Mal ein Set-Designer, heißt vielleicht mal Florentin Wilson, so kongolesischen Keygrip, ja sowas. Aber nie stand er da und jetzt halt irgendwie, Premiere ist nächste Woche, gehen wir hin und sehen diesen Film und auf der Leinwand steht Stefan nächste Titzler. Woche schon? Nächste Woche in Berlin. Hast du einen Anzug rausgekramt? Ich habe noch keinen Anzug tatsächlich. Ich muss mir noch einen Anzug. Hast du einen Anzug? Wollen wir zusammen Anzug geben? Ich hätte noch meinen Konfirmationsanzug, den nehme ich einfach gnadenlos. Habe ich bis jetzt immer genommen. Nee, wirklich geil. Guckt in die Kinos, guckt euch den Trailer an, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Gibt es auf, weiß ich nicht, YouTube wahrscheinlich. Können wir gucken. Und wir sind, glaube ich, also ich bin mega stolz drauf. Und ich nicht so, ich finde der ist nicht so gut geworden. Aber ist nicht so gut geworden. Ja, weil viele deiner Ideen wurden ja in der letzten Minute noch rausgeschnitten tatsächlich. Wurden noch alle rausgeschnitten, ich hätte keine Macht. Schaut euch an, schaut mal vorbei und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Ich hoffe, bleibt mal ein bisschen auf dem Teppich. Falls ihr Ideen habt, welches Haustier sich Stefan Titzer als nächstes kaufen soll oder möchte, schreibt es einfach an florentin@will.org. Und wir möchten die Frauen bestärken. Alle Kommentare und alle Nachrichten, die wir von Frauen bekommen, nachweislich Frauen, zeigt ein Bild eurer Brüste, hängt es an, damit wir das verifizieren können, werden wir vorgelesen. In HD. Wir lesen sie von hinten nach vorne vor. Bis dann, wünschen wir eine schöne Woche. Macht's gut. Uns. Ciao, bis dann und wir heben das nächste Mal ab. Tschüss.